Heidelberg, Sonimus, KD-Beats. Raphael, ich verlasse mich nur auf mich selbst. Ja, Hero, ja, Mero ist der Lauf der Welt. Kids stehlen hier kein Cent von den Müttern, küssen die Hand, die sie füttert, aber geben mir geklautes Geld. Denn der Hungerlohn genügt nicht. Rum mit Dinge übliche Ausweg hier nötig. Vertrau mir, ich lüg nicht. Jeder hier versinkt voller Scham. Kommt er aus der Disco, grad wenn der Vater los muss, so flüchtig wirklich. Und jeder aus der Nachbarschaft hat stets ein Auge darauf, was der Nachbar schafft. Geht zu Boden wie ein nasser Sack. Im Geldbeutel so voll Staub, dass sein Arschloch schon Asthma hat. Auch wenn sie Worte verdrehen, bieg ich Satz für Satz gerade, bis jeder vom Asphalt es packt und tätowier mir eine 2 in den Nacken. Warum? Damit der Wichser hinter mir genau weiß, was für Platz er hat. Cheer. Komm vorbei und frag jeden hier. Ja, Hero, ja, Mero, so leben wir. Im Staat, wo nicht mit vollem Mund geredet wird. Doch keiner schämt sich, redet er mit leerem Hirn. Doch jetzt kommt Animus, HD. Geht's von KD. Stimme der Stumm kommt, bye bye, HD. Also erzählt mir nichts vom Tisch, Mann. Ihr redet nicht mit vollem Mund, aber mit leerem Heer. Ich rufe Kasan, wo ist deine wunderschöne Welt? Ich seh Hungersnot, junge Tote fürchte dich entstellt. Mütter suchen zwischen Trümmern ihre Söhne, die zerschellt. Sterben und ihr Rap von Pate, Schlampen oder Geld. Doch wir nicht, also gehen wir in den Kampf. Alle wollen mehr, aber davon werd ich seekrank. Leben gibt den Korb, erwarte, dass du dich spät dankst. Und rechne mit Leuten, auf die du nicht zählen kannst. In dem Land gucken sie zu bei Not. Verhalten sich so, als wäre ihr Blut nicht rot. In den Weg hebt sie auf und stoß. Das Schaufenster ein, sei es nur für Brot. Dadasch, wir haben keine Zeit hier zum Scharf erzählen. Schreibt, während alles schläft und ne Gesangskabine allein. Macht aus Hobby-Rappern keinem C, denn du wirst auch nicht zum Auto, nur weil du in der Garage stehst. Komm vorbei und frag jeden hier. Ja, Hero, ja, Mero, so leben wir. Im Staat, wo nicht mit vollem Mund geredet wird. Doch keiner schämt sich, redet er mit leerem Hirn. Doch jetzt kommt Animus, HD. Beats von KD. Stimme der Stumm kommt bei. Also erzählt mir nichts von Tischmanieren. Ihr redet nicht mit vollem Mund, aber mit leerem Herz. Und kein Unterschied ob Tag oder Nacht. Die Probleme immer dieselben, darum spar deine Kraft. Wir sind die Vorbilder, nicht Ballack oder Andrea Gassi, sondern Fedor, Wanderlei und Pahlavan Tachti. Der Nazi ist überall, guck zu dir. Stempel dich ab wegen Macht aus korrupter Gier. Du sagst, du bist nur ein Produkt deines Umfelds. Doch ich mach das Umfeld zu einem Produkt von mir. Statt zu selektieren, sollten wir einander unter die Arme greifen. Und nicht erst dann, um die Leichen zu einem Sarg zu schleifen. Nein, darum denke ich dran, in harten Zeiten nicht nur zu pumpen, sondern im Geist der Smart zu bleiben. Erzähl die Jugend, indem ich ihnen sage, was war es. Erkläre objektiv Sachlagen. Du sagst, du kennst die Straße, weil du Jahre im Knast saßt. Doch wer von uns war hier, als du so lange im Knast warst und hat was bewegt? Komm vorbei und frag jeden hier. Ja, Hero, ja, Mero, so leben wir. Im Staat, wo nicht mit vollem Mund geredet wird. Doch keiner schämt sich, redet er mit leerem Hirn. Doch jetzt kommt Animus, HD. Beats von KD. Stimme der Stumm kommt, bye bye, HD. Also erzählt mir nichts von Tischmanieren. Ihr redet nicht mit vollem Mund, aber mit leerem Hirn.